Deutschlandfunk. Corso. Reden wir über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Vielleicht hat sich Donald Trump mit seinen obszönen, sexistischen Bemerkungen, die öffentlich geworden sind, ja tatsächlich inzwischen selbst unmöglich gemacht als US-Präsident. Vielleicht aber auch nicht. Einige Musiker jedenfalls wollen auf Nummer sicher gehen und Trump mit aller Kraft verhindern. Und da machen sie das, was sie am besten können, eben Musik. Ist es nun das Ende der Welt? Es ist das Ende der Welt und ich fühle mich gut. Als R.E.M. diesen Song 1987 rausbringen, ist der Gedanke, dass Donald Trump mal Präsident der USA werden könnte, ungefähr so weit weg wie das Ende der Welt. 2015 eröffnet der Republikaner seine Wahlkampfshow mit genau diesem Song und beweist Sinn für Ironie. Schließlich gilt, je mehr Leute Donald Trumps Kandidatur für das Ende der Welt halten, desto besser fühlt sich Donald Trump. Weniger gut fühlten sich die Musiker von R.E.M., sie untersagten Trump die Verwendung ihres Songs. Von A wie Adele und Aerosmith bis Y wie Young, also Neil Young, die Liste der Popstars, deren Songs Donald Trump bei seinen Auftritten einsetzt, ist lang. Und praktisch alle wehren sich gegen diese Vereinnahmung. Dabei sind die Inhalte der Songs völlig egal. Für Populisten wie Trump gilt, kampagnenfähig ist, was populär ist und mitgrölbar. Seven Nation Army von den White Stripes, ein Mitgröl-Hit in jedem Stadion zwischen Texas und Alaska und damit prädestiniert für Donald Trump. Der kennt sich ja bekanntlich auch in den Umkleidekabinen aus und weiß, wie die Sportsmänner da so reden, von wegen Pussy-Grabben. Vor ein paar Tagen tauchte Seven Nation Army in einem Fanvideo für Trump auf. Der Konter der White Stripes kommt prompt. Sie distanzieren sich und sie bringen ein T-Shirt auf den Markt mit der Aufschrift Icky Trump. Ekliger Trump. Und verdienen viele Dollars mit dem ekligen Trump. Apropos Dollars. Anruf beim Vater genügt und schon leiht er dir eine Million Dollar. Call your father on the phone and get that million dollar loan. Das ist der Refrain, den in diesen Tagen viele Gegner von Donald Trump mitsingen. Er stammt von der Band Death Cab for Cutie. Der Immobilienmogul behauptet ja gerne, dass ihm sein Vater zum Karrierestart mit einer kleinen Geldspritze geholfen habe. Nun stellt sich raus, dass Vater Fred Trump seinem Sohn Donald mit nicht weniger als einer knappen Million Dollar unter die Arme gegriffen hat. Mit diesem Vorschuss baut Trump Junior 1978 das Grand Hyatt Hotel in New York. Der Grundstein zum Immobilienimperium des US-Präsidenten ins B. Mit ihrem Song Million Dollar Loan starten Death Cab for Cutie die Kampagne 30 Days, 30 Songs. In 30 Tagen sollen 30 bis dato unveröffentlichte Songs verhindern, dass Trump ins Weiße Haus einzieht. Mit dabei sind verdiente Protagonisten des sogenannten Alternative Rock Milieus, Amy Mann, My Morning Jacket, selbst die guten alten R.E.M. spendieren einen Song aus dem Nachlass. So verschaffen sich die Beteiligten ein gutes Gewissen, die Musik tut keinem weh, ein klassischer Fall von Preaching to the Converted, zu denen predigen, die sowieso schon überzeugt sind. Für potenzielle Wähler von Trump ist das Wasser auf die Mühlen. Das Establishment schlägt mal wieder zurück. Vielleicht kommt dann im November doch das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Die Anti-Trump-Songs im US-Wahlkampf, darüber berichtete Klaus Walter.